Der Schmerz, sei er so groß wie er wolle, darf nicht zur Enttäuschung führen. Menschen, die keine Erkenntnis von der Wirklichkeit des Lebens zu gewinnen vermochten, haben schon oft nach der ersten Wehenerfahrung ihr ganzes Dasein als vom Schmerz überschattet empfunden und ließen sich so weit gehen, ihrem Leben ein negatives Vorzeichen zu geben. Ihr Pessimismus, ihr Weltschmerz, wurde häufig noch als Regung einer edlen Seele angesehen und gepriesen. Empfindsamkeit. Häufig verwechselt man überdies noch Empfindlichkeit mit Empfindsamkeit, ist noch längst kein Beweis für ein aufgeschlossenes Gemüt, wie auch die Leidensfähigkeit noch kein Maßstab für die Güte des Charakters ist. Sich dem Schmerze hinzugeben, mag für Schwache ein süßer Trost der Ergebung ins Schicksal sein. Trotz des Schmerzes aber das Wachstum zu bejahen, ist das erste Anzeichen des erwachten Lebenswillens. Gerade die angreiferischen Menschen, die schöpferischen und gestalterischen, haben sich nie ihrer Empfindsamkeit geschämt. Sie haben sie auch nie verleugnet. Nur sind sie ihr eben nicht unterlegen. Die Heroen der deutschen Geschichte waren immer die feinnervigsten Menschen ihrer Zeit. Je härter ihre Entscheidungen fielen, umso größer war auch ihr Schmerz, der die Geburt des Gedankens einleitete. Schauen wir in das Herz der großen Revolutionäre und Denker, der gewaltigsten Staatsmänner und Künder unseres Volkes, so bangt uns vor dem Schmerz, der an der Schwelle ihres die Umwelt und das Schicksal formenden Aufstandes steht. Denken wir nur an Männer wie Hutten, Friedrich den Großen, Kleist, Bismarck, Nietzsche. Der Schmerz ist nicht tatfeindlich. Er vermag nur die Feigen und Faulen abzuschrecken. Welche mütterliche Frau würde sich auch aus der Furcht vor den Schmerzen der Geburt scheuen, einem Kinde das Leben zu schenken? Mit dem Schmerz beginnt die Schöpfung. Durch den Schmerz führen die Wege zur Vollendung jeden Werks. Der bewusste und denkende schöpferische Mensch verschmäht alle Betäubungsmittel. Er will den Schöpfungsakt erleben, nicht nur erleiden. Der Pessimist stellt bekümmert fest, dass die Rose Dornen hat und kann nur noch mit Wehmut ihre Schönheit betrachten, wenn er nicht gar eben wegen der Dornen ihr jede Schönheit absprechen will. Der Optimist will nur die Schönheit der Rose sehen, bis er sich durch den Schmerz, den er gerade beim Bewundern der Schönheit doppelt stark empfinden muss, vom Vorhandensein der Dornen überzeugt. Gewiss ist dann aber auch seine Verehrung für die Schönheit nicht mehr so stark. Nur der instinktsichere Mensch sieht die Rose in ihrer Ganzheit. Sein Wissen um die Dornen lässt seine Freude an der Schönheit nicht verkümmern. Er weiß, dass es keine vom Zweck gelöste Schönheit gibt, die um ihrer selbst willen da ist. Er kennt auch kein zweckgelöstes Dasein der Schönheit. Er verlangt kein tatenerfülltes Leben ohne Schmerz. Er bittet seinem Werke zuliebe nicht um Schonung. Die Wertung des Lebens und der Wirklichkeit nach dem Schmerz ist ungültig geworden. Gerade wir Soldaten haben Leid gesehen und gelitten, haben Schmerzen ertragen und zugefügt. Im Ertragen und Austeilen haben wir mehr erlebt, als es noch einer bürgerlichen Generation vor uns möglich erschien. Und doch hat das Leben für uns dadurch nicht seinen Sinn verloren. Wir haben auch im tiefsten Leid und der bittersten Enttäuschung unser Herz nicht der Verzagtheit hingegeben. Wohl aber ließ der Schmerz, als die Wunden vernarbten, einen Panzer um unser Herz wachsen. Ein gepanzertes Herz aber soll nicht verwechselt werden mit einem versteinerten. So dürfen wir dem Schmerze dankbar sein, weil er unser Herz fest werden ließ, damit es unter dem Panzer noch heißer und inniger zu schlagen vermöge. Narben haben die Eigenschaft, ein Gewebe stärker zu machen, und wo einmal ein Bruch heilte, bricht ein Knochen nicht wieder. Letztendlich ist jeder Fehler, den wir begehen, schmerzhaft. Die Erkenntnis aber, die wir, da wir an den Fehlern lernen, wenn wir nicht verstockt und töricht sind, durch die Überwindung gewinnen, hilft unserem geistigen und seelischen Wachstum. Wir dürfen keine Angst vor Fehlern haben und vor den Schmerzen des Geistes nicht zurückschrecken. Der Mut zur Überwindung ist dann der edle Gewinn. Es wächst keine neue Erkenntnis heran, die nicht einen Gedanken des Gestern, vielleicht sogar ein gestriges Heiligtum, zerstörte. Der Schmerz der Zerstörung wird aber überstrahlt durch die Geburt einer Zukunft. Das furchtlose, auf ein großes Ziel gerichtete Denken hat nun einmal keine Ehrfurcht vor überkommenen Heiligtümern. Es überwächst sie, überkrustet sie, sondert sie aus, soweit sie sich im Lebensbereich einer Idee zu verankern wussten. Es mag dann einen doppelten Schmerz geben, den Schmerz der Zerstörung und den Schmerz der Geburt. Dafür ist aber auch der Gewinn doppelt so groß, die Schöpfung eines neuen Gedankens. So stehen wir Soldaten des Führers in unserer Zeit, der Zeit des Untergangs einer alten Welt und der Geburtsstunde einer neuen Welt. Wir haben Schmerzen gelitten, als die alte Welt, an der auch ein Teil unseres Herzens hing, ein großer Teil unserer Liebe, unserer Gedanken, unserer Schönheitssehnsucht, unserer Hoffnung, unserer seelischen Heimat zerbarst. Und wir waren die Ersten, die für das Neue, was heraufwächst mit Ungestüm und was nach einem unbeirrbaren inneren Gesetz zur Entfaltung drängt, Schmerzen auf sich nahmen. Wir traten es freiwillig und freudig, weil wir das Gebot der Pflicht vernahmen. Und dieses Gebot fordert, das Schicksal einer solchen Geburtsstunde anzugreifen, zu verhindern, dass Zufall und Willkür sich des Neuen bemächtigten. Wir opferten so manches, was wir schätzten, um mit unbeschwerten Schritten in die Zukunft schreiten zu können. Der große Alexander verbrannte, als er das zu erkämpfende Neuland betrat, die Schiffe. Er gab sich der Zukunft hin, die den Sieg zur Notwendigkeit machte. Wir sind Soldaten der nationalsozialistischen Revolution. Wir wollen keine Brücken zum Gestern in unserem Rücken wissen. Brücken, die uns versuchen wollen, vor dem Schicksal, vor dem Schmerz, vor dem Leid umzukehren.